singen, fröhlich triumphierend, O kommet, O kommet nach Bethlehem. Siehet das Kindlein uns zum Heil geboren, O lasset uns anbeten. O lasset uns anbeten, den König. Kommt, singet dem Herren, o singt ihm Engelchöre, frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden, o lasset uns anbeten. Lasset uns anbeten den König. Dir, der du heute bist für uns geboren, o Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm. Dir Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters, o lasset uns anbeten. Lasset uns anbeten.